Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasser am Mikrofon. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Frequency, das heißt natürlich wie immer eine Stunde freie Musik aus dem Netz. Das muss aber nicht immer auch gleichzeitig kostenlos bedeuten, aber in jedem Fall in dem Sinne, dass ihr mit der Musik mehr machen dürft, als sie nur zu hören. Verteilen, kopieren und remixen zum Beispiel. Das erlauben unter anderem Delta Will, ein Indie-Pop-Quartett aus Toronto, Kanada. All It Glows heißt die aktuelle EP der Band. Die stammt zwar schon aus dem Jahr 2013, aber ich habe sie jetzt erst ganz kürzlich entdeckt und möchte euch diese EP ganz stark ans Herz legen. Wir hören zwei Stücke daraus. Erst den Opener, All It Glows und im Anschluss While We're Here. Viel Spaß! More and more. While We Are Here, It Won't Last von Delta Will. Dahinter stecken vier junge Musiker aus Kanada, Charles, Brandon, Milan und Lowell. Zwei EPs haben die Jungs bisher veröffentlicht. All It Glows heißt die aktuelle. Falls ihr mehr davon hören wollt, schaut einfach mal auf die Bandcamp-Seite von Delta Will. Apropos Bandcamp, dort findet ihr auch eine Download-Single der J. Arthur Keens Band. Dabei könnte es sich fast um einen Nachbar von Delta Will handeln. Wir bleiben nämlich im kanadischen Toronto. Some Nerve von der J. Arthur Keens Band. Das ist eigentlich gar keine Band, zumindest nicht im klassischen Sinne. Dahinter steckt nämlich nur ein Typ, Dan McClay. Der beschreibt sich wie folgt: A One-Man-Band combining Gameboy Sounds with eclectic Pop Music or something. Eklektischer Pop also, das heißt zusammengesetzte unterschiedliche Stile oder, um es definitionssicher zu formulieren, neu zusammengesetzte Elemente aus verschieden entwickelter und abgeschlossener Systeme. Danke, Wikipedia. Vom wissenschaftlichen Internet kommen wir nun zum guten alten Fernsehen, denn weiter geht's mit TV Girl. Für diese Band springen wir mit einem Klick nach LA und hören zwei Songs der Amerikaner, Pantyhose und Louise. Keeping him from Von den TV Girls aus Los Angeles. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, das sind gar keine Mädchen und mit dem Fernsehen hat die Band auch nicht wirklich viel am Hut. Erstmal zur Besetzung: Brad Petering, Jason Wammen, Wyatt Harmon. Das sind TV Girl und die eben gehörten Stücke kommen von ihrem Debütalbum, French Exit heißt es, und das wird von der Band so zusammengefasst: 12 Songs about Lost Lust, Too Much Love and Not Enough. Das gibt's als Download zum Pay-What-You-Want-Preis und als Schallplatte. Ein Medium, das einfach nicht tot zu kriegen ist. Ganz im Gegenteil und zum Glück, muss man sagen. 2013 wuchs der Schallplattenverkauf zum Beispiel in den USA um satte 32%. Wer mehr dazu wissen will, bei Mashable gibt's einen interessanten Artikel mit dem Namen Vinyl Comeback. An die gute alte Zeit der analogen Tonträger, an die können sich bestimmt auch die Mitglieder der Band The Bats erinnern. Seit Silvester 82 macht die neuseeländische Band Musik und Das bis heute mehr oder weniger unter dem Radar. 8 Alben, diverse Veröffentlichungen von Nebenprojekten, die irgendwie zur Band gehören. All das wurde nun ins Netz gestellt. Mit dabei ist auch die In My Pocket EP von Minisnap alias Kay Woodward aus Neuseeland und liiert mit The Bats. Pocket, ein Song der gleichnamigen EP von Minisnap aus Neuseeland. Eine Band aus dem Dunstkreis der Bats. Ein Geheimtipp seit den frühen 80ern. Wer mehr von den Bats und über die Bats was hören möchte, der sollte sich unbedingt diese folgende Adresse merken. thebats.bandcamp.com. Dort gibt es diverse EPs, Singles und Alben der Band inklusive Veröffentlichungen von Solo und diversen Nebenprojekten der Band. Bei all dem hektischen Rumgeklicke, was jetzt vielleicht bei euch passiert, um mehr über die Bats herauszufinden, habe ich passende Musik für euch, und zwar zum Ruhigbleiben. Dafür springen wir schon wieder nach Toronto, der Musikhauptstadt der heutigen Sendung, könnte man fast sagen. Denn wir hören I Will Catch Stars For You von Pierre Massé. Der beschreibt sich so: Some guy with a guitar and a laptop making sounds and stuff for you to enjoy. Na dann mal los, Pierre. Wunderbarer Shoegaze Postrock Sound von Low Tide aus Melbourne. Whale heißt das eben gehörte Stück. Das Album heißt genauso wie die Band Low Tide also. Und das ist noch ganz frisch und warm, frisch gebacken. Am 18. Juli ist das erschienen und damit gerade mal 2 Wochen alt. So, und jetzt wird's wieder etwas flotter und lockerer im Klang, denn weiter geht's mit Radiator Hospital. Die Band aus Philadelphia tauchte ja hier auch schon das ein oder andere Mal auf. Immer wieder gab es eine Single im Netz zu finden oder auch mal eine EP zu hören. Und nun kommt endlich ein Album. Am 1. September wird es erscheinen. Torch Song, und zwar auch auf CD. Den Download gibt es allerdings schon jetzt. 15 Songs sind auf dem Album Torch Song. Wir hören gleich zwei davon. Cut Your Bangs und Midnight Nothing von Radiator Hospital. Yeah. Radiator Hospital aus Philadelphia. Wir hörten Midnight in Nothing von ihrem brandneuen Album Torch Song. Das ist streng genommen noch gar nicht draußen. Auf der Bandcamp-Seite der Gruppe steht als Veröffentlichungsdatum nämlich der 1. September 2014. Der Download ist allerdings schon freigeschaltet. Wie viel das Ganze kosten soll, könnt ihr selbst entscheiden. Aber aufgemerkt, beim Detroiter Indie-Label Salinas Records wird es das gute Stück auch zum Anfassen geben. Und apropos Anfassen, Radiator Hospital sind auch bald auf Tour, und zwar den kompletten September und den halben Oktober, aber, kleiner Wehmutstropfen, nur in den USA. Nicht ganz so weit müsstet ihr für Shine the Fight reisen. Die kommen nämlich nicht aus den Vereinigten Staaten, sondern aus dem Vereinigten Königreich. Und die hören wir jetzt, denn auch aus dieser Region gibt es musikalische Neuigkeiten. First the Bird Fell heißt die neue EP der 20-köpfigen Band Shy and the Fight. Und so klingt der Opener der EP First the Bird Fell. We'll be right back. Chris the Bird Fell, so heißt nicht nur der eben gehörte Song, sondern auch die brandneue EP von Shy and the Fight aus North Wales. Einen Ortsbezug herzustellen ist bei dieser Band aber gar nicht so einfach. Schließlich kommt die Besetzung eher einem Orchester gleich, denn eigentlich sind Shy and the Fight 20 Musiker und manchmal sogar mehr. Die feste Gruppe der Band kommt sogar noch auf 7 Mitglieder und die lieben den verspielten Indie-Folk so sehr, dass sie ihre Musik auch gleich mal in der Children-Sektion einordnen, Kindermusik also. Und falls demnächst die Welt untergehen sollte, hat die Band sogar noch einen Tipp für alle Eltern parat, verpackt in einem Instrumentalsong. It's the end of the world, shh, don't tell the kids. Stop Motion von Shine the Fight. First the Bird Fell heißt die neue 5-Track-EP des Indie-Folk-Kollektivs aus Nordwales. Die haben wir hier gerade fast komplett gehört. Die letzten 3 Stücke nämlich stammen von dieser EP. Die restlichen 2 gibt's seit Mitte Juli bei der Musikplattform Bandcamp. Und zwar, wie dort so oft üblich, zum Pay-What-You-Want-Preis. Diese Strategie verfolgt auch die letzte Band der heutigen Sendung bzw. dieser Frequency-Ausgabe, und zwar die Wild Hands aus North Dakota, USA. O'River heißt ihr Debütalbum, 2 Vorab-Singles daraus hatte ich hier auch schon mal vor ein paar Monaten vorgestellt. Nun also ist das Album da. Zum Schluss diese Empfehlung, hört euch die Wild Hands an. Zuerst Cold Conversation, so heißt nämlich das jetzt folgende Stück, und dann das komplette Album O'River. Das war's soweit von mir. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Tschüss. conversation.